Philinde aus Fabeln und Erzählungen von Christian Fürchtegott Gellert, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Philinde. Philinde blieb oft vor dem Spiegel stehen, denn alles kann man fast den Schönen, nur nicht den Trieb, sich selber gern zu sehen und zu bewundern, abgewöhnen. Dies ist der Ton, aus dem die Männer schmähen. Doch, Mädchen, bleibet nur vor euren Spiegeln stehen, ich lass es herzlich gern geschehen. Was wolltet ihr auch sonst wohl machen? Beständig tändeln, ewig lachen und stets nach den Verehrern sehen? Dies wäre ja nicht auszustehen. Genug. Das schöne Kind, von der ich erst erzählte, bespiegelte sich oft und musterte das Haar und besserte, wo nicht das Mindste fehlte. Ihr Bruder, der ein Autor war, sah sie am Spiegel stehen und schmälte. Habt ihr euch noch nicht satt gesehen? Ich gebe es zu, ihr seid sehr schön. Doch sein Gesicht die ganze Zeit besehen, verrät ein gar zu eitles Wesen. Herr Autor, sprach sie, der ihr seid, hebt mit mir auf, denn sich gern selber lesen und gern im Spiegel sehen, ist beides Eitelkeit. Ende von Philinde, aufgenommen von Sonja.